3D-Kino sich angetan oder 3D-Fernsehen? Nee, ich auch nicht. Kino ja, aber ich weiß nicht mehr, welcher Film das es war. Doch, stimmt, im Kino ja. Transformers 3 war das. Transformers 3. Genau, das war auch der, den ich gesehen habe. Ja. Ich weiß nicht, ob du genau dieselbe Meinung hast wie ich, aber Handlung 0, Action 4 und das war es auch schon bei dem Film, was man dazu sagen kann. Genau, und vor allem extrem lange. Ja, genau. Ja. War das nicht? Ich dachte einfach, die letzte halbe Stunde hätten sie wegschneiden können und dann ging es nochmals eine halbe Stunde. 2,5 Stunden ging der, ne? Ja. Boah. Aber auch wirklich nur eine Schlacht nach der anderen und ich weiß es nicht. Also das war nichts für mich. In 3D. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass angeblich 3D jetzt out eigentlich ist, weil die ganzen Medienfirmen da haben das mehr sich erhofft und das ist irgendwie nicht so rübergekommen, wie sie es erhofft haben. Also man sieht es an den Verkaufszahlen anscheinend von Nintendo 3DS. Da ging ja gar nichts. Also die haben jetzt, wollen jetzt in den nächsten paar Tagen, wollen sie ja das Gerät ja günstiger jetzt anbieten, um ein Drittel oder sowas. Mhm. Und das ist verkauft und sie sagen, dass der 3D-Hype jetzt vorbei ist. Also im Kino würde ich es jetzt noch nicht als vorbei bezeichnen. Also wenn ein Film wirklich gut 3D gemacht ist und auch wirklich so aufgenommen worden ist, dann kann das durchaus ganz nett sein. Wenn im Nachhinein einfach nur irgendwelche 3D-Effekte reingebracht worden sind, dann bringt mir das nichts, wenn da irgendwie so ein Partikel dann quasi aus der Leinwand mal rauskommt und so ein Feuerfunke dann vor dir rumflirrt. Das brauche ich nicht im Film unbedingt. Ja, beim Spielen, ich weiß es nicht. Es ist mit Sicherheit ein netter Effekt, aber wie man es jetzt wirklich nutzen könnte, also ich habe so ein 3DS allerdings auch noch nicht in der Hand gehabt. Also ich weiß nicht, wie man es in ein Spiel wirklich richtig mit einbinden kann. Ja, es ist unterschiedlich. Also ich habe jetzt das Zelda habe ich jetzt so ein bisschen so ein Drittel durchgespielt, das auf dem 3DS. Also da ist die Tiefenwirkung, das schaut wirklich gut aus, das macht auch dort Sinn. Gut, das Spiel ist alt, abgesehen davon, es ist zwar neu aufgemacht, schaut wirklich gut aus, aber alle anderen Titel oder Videos, da wirkt das 3D-Effekt, finde ich, relativ flach. Und da sehe ich eigentlich keinen Sinn drin. Aber ich sehe einfach, dass die gewisse Leute oder immer die Masse immer mehr abstumpft, was solche Effekte und solche Sachen angeht. Oder sehe ich das falsch? Dass das irgendwie so am Anfang war es toll und irgendwann interessiert es eigentlich gar keinen mehr. Ja, das ist ja doch eigentlich der Punkt, man hat's gesehen, oder? Also vielleicht auch wie so, wie du jetzt gesagt hast, mit diesem Werteverfall, dieses Humble Bundle da, wo du so viele Spiele zusammen kaufen kannst und du spendest ja einen Betrag, so viel ich das gesehen habe, für den Bundle. Und irgendwie die Werte sind irgendwie falsch. Also früher hat man gesagt, so ein Spiel kostet, ich weiß nicht, 90 Euro, 90 D-Mark, 90 Franken oder so. Und heutzutage sagt man, okay, $1 mehr zahle ich für so ein Bundle gar nicht mehr. Ist das einfach nicht ein Werteverfall? Glaube ich eher als historischen Verlauf dann auch sehen. Weil, ich meine, in beiden Entwicklungen, sowohl 3D als auch bei Spielen, ist was grundlegend schiefgelaufen. Bei 3D war es so, sie haben ja jetzt, glaube ich, den dritten oder vierten Anlauf genommen. Boah, jetzt wird alles 3D. Ne? Und das ist wie, wenn ich jetzt ein Betriebssystem rausbringe und sage, boah, ganz toll, und es ist total buggy. Und dann komme ich in 10 Jahren nochmal und sage, jetzt ist es aber richtig gut und es ist total buggy. Und dann komme ich nochmal und sag, boah, jetzt läuft's aber und es ist total buggy. Da braucht man nie nochmal zu kommen. Da sagen die Leute, ja, haben wir gesehen. No? Mit ja. 3D genau dasselbe. Im Prinzip ist es so, der zusätzliche Nährwert ist nicht so grandios. Und wenn man es wirklich sinnvoll eingesetzt hätte, und da ist mir eigentlich, glaube ich, nur ein Film habe ich mir auch angeguckt, Avatar in 3D. Und war ganz nett, aber ich glaube, den brauchte ich dort nicht unbedingt in 3D. No, also ich habe nur in 2D gesehen und ich muss sagen, in 2D war die Story, naja, also ich weiß nicht, vielleicht ist er nur durch einen 3D-Effekt so bombastisch geworden. Aber um auf die Spiele zurückzukommen, ich meine, dort ist es einfach so, dass die Spieleindustrie gesagt hat, boah, die bösen Raubkopierer. Und damit wir jetzt die Kosten reinkriegen, müssen wir jetzt ordentlich 99 Euro, das muss schon sein. Ne? Und ich meine, da ist ziemlich was aus dem Bunker gelaufen, ne? Mit dem ganzen Kopierschutz und mit Online-Aktivierung und du musst online sein, während du spielst und so weiter. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich keine Spiele mehr kaufe. Fertig. Mhm. Aus. Ja gut, da möchte ich ja jetzt, du hast ja eben gerade das Humble Bundle schon erwähnt, geht es wirklich darum, du zahlst, was du für richtig hältst und bekommst, wie viele Spiele sind es aktuell? Anfangs waren es 5, jetzt sind es 6. Du bekommst 6 Spiele von Independent-Firmen. Und zusätzlich kannst du unten dann noch eingeben, wie das Geld, was du dafür bezahlen möchtest, ausgegeben wird. Da wird zum Beispiel anfangs in etwa so, ja, ich weiß nicht, so 30-35% für die Entwickler, dann für die Electronic Frontier Foundation, das ist so eine Bürgerrechtsvereinigung in den USA, noch so ein Teil, oder Child's Play, das ist wohl auch so in der Richtung irgendwas. Du kannst halt da noch eine Spende einstellen, kannst auch sagen, zum Beispiel, alles soll an die Electronic Frontier Foundation gehen und so weiter und so fort. Wo ich ganz ehrlich gesagt ein bisschen entsetzt war, ist, dass man auch gerade bei Indie-Spielen, da stecken ja auch nicht riesen Firmen hinter, dass es da doch unheimlich viele Leute gibt, die der Meinung sind, 1 Cent für 6 Spiele sind doch in Ordnung. Ich meine, man kann zwar zahlen, was man will, aber gerade weil es auch um Spenden geht und so weiter, also ich meine, wenigstens $1 ist doch drin. Und vielleicht da auch nochmal zu den Zahlen, die Zahlen sind ja auf der Webseite verfügbar und man sieht, dass die mittlerweile schon über $1 Million eingenommen haben. Mhm. Und vielleicht da nochmal zu, der Durchschnittspreis, den Windows-Benutzer bezahlt haben, liegt derzeitig bei $3.85. Der Durchschnittspreis bei Mac-Usern bei $6.67. Und die Linux-User sind am spendabelsten, die geben im Schnitt $11.66 dafür aus. Yay! Wow. Hab mir da auch das Grinsen nicht verkneifen können. Ja. Oh. Ja gut, wenn das Betriebssystem nichts kostet, dann kann man ja auch ein bisschen was spenden, ne? Genau. Also was ich noch faszinierend finde, ich habe vor kurzem mal mein Möb meinem iPhone angeschmissen und habe da gesehen, da wird's ins Schweizer Store ist es momentan, gibt's so eine Person, so ein Comiczeichner, der verkauft über eine Gratis-App Cartoons, selbstgezeichnete Cartoons, und die Bewertungen sind dort absolut schlecht. So nach dem Motto, es ist eine absolute Frechheit, eine Gratis-App anzubieten, wo du dann in-app über 10 Franken, also 10 Euro oder so, dann einen Cartoon von dir selber bezahlen musst. Und ich finde einfach das, hallo, ist es doch einfach gerechtfertigt, dass er das quasi als Gratis-App, was auch sogar noch beschrieben ist, vertreibt, und wenn du dann dein Bild hochschickst und er dann dafür das von Hand zeichnet und das Ergebnis eigentlich, ich muss sagen, relativ okay ist, dafür 10 Franken investieren, dass du das investieren kannst. Und die Leute werden immer dreister, so nach dem Motto, nö, dafür zahle ich nichts. Also wenn die Person jetzt auf der Straße wäre, da laufen würde und würde sagen, okay, ich lasse mich mal skizzieren, dann zahle ich ja auch was dafür. Es ist ja auch nicht gratis. Ja, eben drum. Das sehe ich genauso. Also ich kann das nicht verstehen, dass da wirklich an einigen Stellen gesagt wird, hey, das ist mir nichts wert. Weil ich meine, letztendlich die Arbeit steckt ja auch dahinter und die muss ja irgendwer bezahlen. Irgendwoher muss es ja kommen. Aber man sieht doch bei Apple, dass es auch für $1 geht. Das ist ja das Perverse am Abschau. Die Preise sind rekordverdächtig niedrig. Und ein paar Leute machen da trotzdem einen wunderbaren Reimbach und alle drei sind zufrieden. Mhm. Der Kunde ist zufrieden, der Hersteller ist zufrieden und Apple ist erst recht zufrieden. Wie war das, Martin, die Preis iCloud? Ja, vom nicht mehr auswendigen Kopf, Entschuldigung. $100, 40 und 20 waren es, glaube ich. Gig. Für was, 50 Gig, oder? Ja, ist das Maximum, ja. Also die Frage ist, da fängt es ja dann auch an. Also nach dem Motto, da kriegst du ja für die iCloud, musst du ja auch nicht $1 zahlen. Ich frage mich, machen das dann viele Leute und sagen, ja klar, 50 Giga oder sowas, das ist okay, dafür zahle ich mal die $100. Da ist es ja ihnen ja plötzlich auch was wert. Gut, da ist ja nicht nur der Speicherplatz, sondern da ist dann ein Dienst dahinter. Kommt ja noch dazu. Aber ein Spiel ist ja auch ein Dienst, in Anführungsstrichen, oder? Ja. Oder? Ja, aber im Prinzip war es da früher ganz anders. Früher war es so, du hattest ein gewisses Drumherum um jedes Spiel. Es ist irgendwie was angekündigt worden. Du hattest deine Zeitschriften. Da stand drin, boah, richtig toll und richtig schön. Du bist in den Laden gegangen, hast das dort gekauft und konntest das spielen, wie du wolltest und gut war. Mittlerweile ist es doch so, dass du dich erstmal drüber informieren musst, was macht dieses Spiel mit meinem Rechner? Kommt da irgendwie, was weiß ich, ich bin nicht mehr aktuell, Star Force oder sonst noch was von Electronic Arts, was mir dann meinen Rechner komplett lahmlegt oder sonst noch was, ne? Da hört doch der Spaß dann schon auf, ne? Also du meinst, es ist so wie früher als kleines Kind, dann ist der 24. Dezember und dann ist der Christbaum an und du freust dich dann, diese Verpackung aufzumachen. Also du reißt sie natürlich gnadenlos auf und dann ist da dieses, keine Ahnung, irgendwas Brettspiel oder irgendwas drin und du kriegst leuchtende Augen und du hast ja auch kein Security-Problem damit und so und du spielst es. Und ja. Heutzutage ist, also ich ertappe mir das, wenn ich mir ab und zu mal ein neues Moleskine kaufe, das ist dieses Gespür, diese Verpackung aufzureißen und dann an dieses Moleskine ranzukommen, das ist irgendwie was Besonderes und das ist bei den Spielen heutzutage ja gar nicht mehr gegeben, weil da gibt's keine Verpackung mehr, die du mal aufmachen musst und das ist irgendwie, ja, irgendwie anders. Aber es gibt auch immer mehr Spiele, die spielst du irgendwann mal so eine halbe Stunde oder mal zwischendurch ein bisschen und dann kommt das nächste. Ja. Die sind gar nicht mehr darauf angelegt, dass du da über Wochen irgendwelche Highscore knacken musst oder Welten durchleben musst und weiß ich was, sondern immer mehr so Gelegenheitsspiele für die 5 Minuten, die du im Fahrstuhl verbringst oder sonst wo. Ja, aber und für diese 5 Minuten will man nicht mehr zahlen als $1. Das ist richtig, ja. Ja, und richtig. Das passt ja dann auch. Aber tut das einen nicht irgendwie so diese Realität verfremden, weil du sagst eben für diese 5 Minuten, so nach dem Motto, du ist mir langweilig, was mache ich? Och, ich gehe mal schnell in den App Store und hol mir mal für 5 Minuten oder lass es für eine halbe Stunde sein, einen neuen App. Also das ist irgendwie so der Suchtpunkt quasi dieses Smartphone, wo du einfach, wo bespielt werden muss oder möchte, weil dass es dir nicht langweilig wird. Kann es nicht auch gefährlich werden, dass du einfach einen anderen Punkt zur Realität hast? Ich glaube, es ist Gewohnheit. Ich zum Beispiel bin ja überhaupt kein Gamer, aber ich habe so meine 2, 3 kleinen Spiele, die ich und ja, zwischendurch mal so 5 Minuten, 10 Minuten irgendwo spiele. Und ja, die großen Games, die kosten ja dann auch dementsprechend mehr. Also im App Store hat es auch für 30, 40, 60 Dollar oder Franken drin. Und die würde ich nie kaufen, weil die spiele ich nicht. Ich habe keine Zeit für das. Ja, das ist jetzt die Frage an der Stelle. Wenn du die natürlich auch immer mal 5 Minuten spielst, dann kommst du da ja auch immer Stück für Stück weiter. Nur da hat halt ein Entwicklungsteam Monate, vielleicht jahrelang dran gesessen und die verkaufen dann halt entsprechend weniger, ne? Ja, aber es ist die generelle Tendenz, dass die Leute sich dann nur noch 5-minutenweise dran setzen. Also ich habe es bei mir gesehen, ich habe mir auch Monkey Island für den iPod gekauft, hab da auch meine, was weiß ich, 10 Franken oder so für gezahlt und hab's am Anfang eine Weile gespielt, immer mal wieder. Und jetzt irgendwie ein paar Monate nicht mehr und da jetzt wieder reinzukommen, nee, irgendwie nicht. Ach, Monkey Island hat man schon so oft durchgespielt, da kommt man immer wieder rein, oder nicht? Also ich muss gestehen, das war mein erstes Mal. Monkey Island war eins der Lucas Adventures, die ich noch nicht kannte. Mhm. Okay. Ui, da hast du was verpasst. Dafür habe ich mir ein Remake von Sam & Max letztens nochmal zugelegt. Habe ich in der Grabbelkiste gefunden. Und ja, Sam & Max gibt's wieder auf dem normalen, aktuellen PC zum Laufen. Wie jetzt? Tatsächlich ein richtiges Remake mit neuen Grafiken, Musik und... Ja. Und das Stimme? Ja. Das hättest du mir jetzt nicht sagen. Gefährlich. Och, machen dich die 10 Euro, die das gekostet hat, dann arm? Nee, überhaupt nicht. Also von, die gebe ich gerne nochmal für Sam Max aus. Wann hast du Urlaub, Tim? Ende des Monats. Okay, dann hast du ja schon, ne? Aber hey, Sam Max habe ich sogar auf der Dreamcast durchgespielt. Du siehst gesund und rüstig aus. Max, ich bin kaffeesüchtig. Ja, und gleich am Anfang, dass ich möchte, also dieses Vieh will ich gerne mal umstülpen. Katz am Anfang. Ja. Wir brauchen deine kleinen grauen Zellen. Ich hole sie, ich hole sie. Tja, also die 5 Minuten Zockerzeit. Also, aber früher war doch das einfach so, da hast du vielleicht auch deswegen keine 5 Minuten gespielt, weil du ja so deine 90 Mark dafür ausgegeben hast und da war dir das zu schade, nur 5 Minuten zu spielen, oder? Ja, 90 Mark, aber keine 90 Euro. Für ein Rennspiel habe ich es letztens gesehen. Boah, was Wahnsinn. Hallo? Heftig. No? Und das dann irgendwie, was weiß ich, Need for Speed 3. Oh ja, da haben unzählige Entwickler haben da jahrelang gesessen, um den dritten Teil mit der neuen Grafik zu machen. Ja, super, ja. Hm. Ja gut, das hast du ja bei Spielen jetzt häufig. Also gerade auch Electronic Arts, die bringen ja eigentlich nur Fortsetzungen, oder? Jo. Ich meine, kann ich ja mal aufzählen. NHL 97, 98, 99, 2000, 2001, 2000. Da ist lediglich die Frage, ob die 2012er schon draußen ist oder noch nicht. Genau. Ja, oder auch, ich glaube, die Battlefield-Reihe oder so, das sind ja alles so Beispiele, wo es einfach nur immer weiter. Und ja, aber da muss ich sagen, das ist bei mir auch irgendwann mal langweilig geworden. Also, ich weiß nicht, bei mir ist irgendwann, genau wie bei dem 3D vorhin, bei mir ist der Aha-Effekt irgendwann weg gewesen, dass jetzt der Schatten noch ein Pixel genauer ist als in der Vorgängerversion, das hat mich irgendwann gar nicht mehr interessiert. Ja. Aber auch da war es so, es war eine reine Geldmache und irgendwann hat man es gesehen und hat gesagt, nee, da gebe ich kein Geld mehr für aus. Und jetzt kommen die Spielefirmen, wir kriegen kein Geld mehr. Genau wie die Musikfirmen kommen, keiner kauft mehr unsere CDs. Mhm. Ja. Mhm. Dabei werden doch mehr verkauft, nur auf viel verschiedene oder noch mehr Künstler verteilt. Ja, Moment, wenn du irgendwo ein mächtiger Apparat bist, der es gewohnt ist, sein Geld zu kriegen und das nicht mehr da ist. Logisch, logisch. Dann sind das die bösen Raubkopierer. Logisch, logisch. Und? Ich sag ja nicht, dass umgekehrt ist, nur. Er hat nichts gesagt. Wie war das? Nintendo-Chef hat jetzt gesagt, er möchte jetzt nur 50% verdienen von seinem Gehalt, weil ja die Firma ist so schlecht geht und da, na, also der ist doch gut. Also statt nur 2 Millionen verdient er nur noch 1 Million. Ist doch fair. Wenn das wirklich so ist. Geht's Nintendo wirklich so schlecht? Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, oder? Also ich habe heute auf meinem 3DS Feedback von Nintendo gekriegt, dass sie ja das Programm jetzt starten, in 2 oder 1 Woche eben das 3DS günstiger zu verkaufen und deswegen werden sie jetzt ihre quasi neu oder ihre Früheinkäufer entschädigen mit 20 Gratisspielen bis Ende des Jahres. Hui. Also das heißt schon für Nintendo sehr viel. Ja. Auf jeden Fall. Weil also die sind eigentlich nicht spendabel, muss man ja ganz ehrlich sagen. Richtig, und ich denke mal, da war irgendwas schuld, was bei Martin auf dem Tisch liegt. Hä, was? Ich war's nicht. Das Android-Teil? Nee, was meinst du? Nicht ganz. Dieses andere Ei-Teil da. Das schöne iPhone. Ja, ich dachte, das ich mal. Sony Xperia Play. Ja, richtig, ja. Das ist ja, das wird sich, denke ich mal, nie durchsetzen. Also so wie jedes andere Gerät gegen dieses Ei-Dings da sich nicht durchsetzen kann. Das hat man ja letztes Mal schon. Also ich denke mal, die Zukunft von dieser Apfelfirma wird sehr, sehr gut aussehen, wenn sie nicht irgendwo einen Knick bekommen. Und oder ja. Steve Jobs stirbt. Das wird er irgendwann sicherlich tun, hoffentlich nicht allzu bald. Ja. Will ich ihm nicht wünschen, aber. Nein. Ich sehe inzwischen, dass Apple Zugeständnisse macht. Ja. Ich habe wieder ein bisschen Hoffnung. Inwiefern? Also, inwiefern? Ich habe letztens aus Jux und Donnerei mal wieder probiert, Updates zu laden. Ups. Für meinen iPod. Und das hat er ohne Vertrag und nichts anstandslos gemacht. Früher war es doch so, ja, sie wollen Updates, es gibt eine neue iTunes-Version, jetzt müssen sie erstmal den Vertrag abdecken. Vorher geht gar nichts. Und wenn sie den nicht wollen, kriegen sie keine Updates mehr. Punkt. Ist jetzt nicht mehr so. Aber musst du doch immer so. Also wenn du ein iTunes neu updatest, dann hast du doch immer echt. Nachdem jetzt akzeptieren fällt, ja. Ja, aber ich konnte vom iPod direkt, konnte ich die Updates runterladen, ohne dass irgendwas war. Fand ich gut. Hast du schon die Entwicklerversion drauf? Ja. weil da geht's in der neuesten. Mein iPhone hat auch so updated. Samstagnacht im Kino kam eine Meldung. Das war übrigens bei Transformers. Dein iPhone hat ein neues iOS. Nein. Ob ich es runterladen möchte? Ja. Und nach 5 Minuten war es installiert und lief wieder ohne Probleme. Tipptopp. Ich wollte gerade sagen, dann hast du ja sogar noch was Sinnvolles während der Zeit gemacht, wo genau. Du was geguckt hast. Das möchte der Regisseur von diesem Film bestimmt nicht wissen. Nee, das sagt relativ viel über die Meinung vorher zum Film aus, ja. Über diesen sehr guten Film aus, ja. Genau, ja. Warst du letztens im Kino? Nö. Moment. Doch, ja. Ich meine, wenn man das dann schon vergessen hat, also mir würde da ein wunderbares Beispiel einfallen, was nicht ganz jugendfrei ist, von daher spare ich es mir. Also ich hätte ein anderes Beispiel. Ich habe vor kurzem mit meinem Sohn, habe ich, wie hieß es, Cars 2, hieß es, glaube ich, angeschaut. Ja. Und ich muss sagen, ich wäre fast eingeschlafen. Schade. Also er war begeistert. Also für mich ist Cars 2, oh gut, wir machen jetzt mal Werbung, ist eigentlich nichts anderes als James Bond als Disney-Persiflage gemacht und dann auch noch sehr schlecht. Also ich fand's... Ja, so habe ich das nach den Trailern zufolge auch schon eingeschätzt. Eben, aber das ist irgendwie, es ist kein Quantensprung oder nichts Tolles, wenn man den ersten Teil gesehen hat. Der erste Teil, der muss sagen, ist cool, aber der zweite ist irgendwie, er ist langweilig. Ich meine, das ist geht aber so nicht. Die großen Firmen wollen einmal Aufwand treiben und danach abkassieren. Und wenn das der Kunde nicht mitmacht, dann das geht nicht. Man kann nicht jedes Mal sich was Neues einfallen lassen. Komm schon, das war schon immer so. Das macht ja jetzt Facebook, also mit ihrer Gesichtserkennung, oder? Deshalb kommt ja das Prequel vom Planet der Affen. Jetzt im Kino, ne? Okay. Bei denen was einfällt. Das ist echt unglaublich. Woher kenne ich das? Star Wars. Da kommt ein neuer Teil. Ghostbusters 3. Aber der kann nicht so gut sein wie die ersten zwei Teile. Wobei der erste am besten war, fand ich. Also die Originalbesetzung, 2012 kommt der. Originalbesetzung ist wohl wieder mit dabei, also Dan Aykroyd, Harold Ramis und so weiter und so fort. Cool. Bill Murray ist sogar dabei. Gut. Der ja immer nicht wollte. Ja gut, er hatte wahrscheinlich in den letzten Jahren so schlechte Filme gemacht, der musste jetzt wieder mal was. Also sind tatsächlich alle wieder dabei von den ersten. Okay. Nee, aber sind alle wieder dabei und so wie ich das jetzt verstanden habe, wollen die da irgendwie neue Charaktere einführen und dann sollen die weitermachen. Und da bin ich natürlich wieder nicht mit einverstanden, weil irgendwann sollte man es dann auch sein lassen. Das ist so wie Indiana Jones Teil, naja. Ach du je, wo dann zum Schluss der Sohnemann und so. Ja, einmal der Sohnemann, womit wir wieder bei Transformers sind. Und ja, dieses Alien da zum Schluss, das weiß ich nicht, das ging gar nicht, fand ich. Sonst, der Film ist das übliche, übertriebene Indiana Jones, auch dass er sich vor einer Atombombe in einen Kühlschrank rettet und dann in der Gegend rumgeschleudert wird, aber dieses Alien zum Schluss, das war zu viel. Eben, vielleicht deutet es ja dann auf den nächsten Teil hin. Ja, aber hoffentlich Indiana Jones Fate of Atlantis. Also die Verfilmung von dem Spiel. Das hätte ich gern. Das wäre cool, wobei das Spiel ja natürlich Oberhammer war. Ja. Wobei, aber das war das Steven Spielberg. Und Steven Spielberg hat aber auch Super 8 gemacht. Ja. Super 8 im Kino? Nein. Nee, aber da geht's doch auch um Alien, oder? Ich glaube ja, ne? Vielleicht ist das so, weißt du, dass die zwei Filme da, nee, egal. Um auf Indiana Jones zurückzukommen. Ihr kennt die South Park-Folge zum Thema Indiana Jones? Nein. Nee. Nachholen. Herrlich. Herrlich. Also George Lucas und Spielberg kriegen dort ganz gehörig ihr Fett weg. Ganz, ganz bös. Die kann man ja, glaube ich, alle gratis anschauen. Ja, ja. Ja. Southpark.com, ne? Ist das, glaube ich. Oder DE. Welche Season oder so war das dann? Weißt du das? Oder kann man das suchen? Fulltext-Suche? Müsste man auch suchen können, ja. Okay. Also, kurze Werbeunterbrechung, ist sie wieder vorbei. Und das sind wir schon wieder bei unserem Facebook-Gesichtserkennungsthema. Wie war das jetzt mit dieser Gesichtserkennung? Da hat diese Universität, hat da irgendwelche Tests reingefahren, oder? Es war eine sehr nette Verknüpfung von Technologien, ja. Online-Dating und Gesichtserkennung. Schön. Aber das ist doch eigentlich dann schon erschreckend. Du läufst dann da gemütlich in der Stadt und dann hat jemand so ein Smartphone mit so einem Virtual Reality Heat-Up und so und erkennt dann dich, fotografiert dich und weiß dann sofort, dass du derjenige bist, der bei dieser Firma und das und das und ist schon erschreckend. Warum? Ich habe das eigentlich schon immer so gesehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe drauf gewartet, weil das ist ja eine Geschichte, die bietet sich irgendwann dann an. Also wir haben die Rechenleistung, wir können einfach, es gibt ja die Cloud und du lässt das einfach, du sagst bei Amazon meinetwegen, komm, vergleich mal durch halb Facebook die ganzen Bilder, die ich jetzt, oder das Bild, was ich da eingeschickt habe, und guck mal, ob da irgendwo das Gesicht drauf ist und dann gibt mir das Profil bei Facebook meinetwegen raus. Oder was gibt's da sonst noch im Internet zu? Und das passiert in der Zeit, wo ich gerade quasi das Foto gemacht habe. Und dass bei einem Student sogar die Sozialversicherungsnummer rausgefunden worden ist. Also das weiß ich nicht. Nee, das geht gar nicht, ey. Heftig. Habe ich das schon erzählt von dem einen Foto aus Kanada? Nein. Nee. Mhm. Da haben sie bei irgendeiner Sportveranstaltung, ich vermute mal, es war Hockey, Eishockey, also riesen Menschenmenge, sind sie hingegangen und da hat ein Fotograf ein zusammengesetztes Bild gemacht. Also über 15 Minuten, die Menschenmenge war da dicht gedrängt, hat der 200 Ungrad Fotos gemacht, hochauflösend. Und da hattest du eine Menschenmenge von 80.000 und da gab es dann Leute, die gesagt haben, wir wollen das meistgetaggte Foto im Internet werden. 9.000 Leute haben wir schon und die 10.000er Leute, die knacken wir jetzt noch. Meldet euch an und sucht euch auf diesem Foto und alle Freunde und jeden, den ihr erkennen könnt und macht mit. 1984 zum selber basteln. Wir machen das mal gerade eben aus Spaß und jüngster Dollerei nebenbei. Finde ich cool. Mhm. Mhm. Ja. Kann man eigentlich nur noch sagen, ich habe mal vor den Staaten und den Firmen weniger Angst als vor der Dummheit der Masse. Mhm. Das Fiese bei der ganzen Geschichte ist wirklich, wenn du jetzt zwischendrin stehst, und deine Bekannten machen da mit, dann wirst du auch getaggt, ob du willst oder nicht. Jo. Das ist halt das Bedauerliche. Aber das funktioniert ja nicht nur dann, wenn du in einen sozialen Netzwerk mit Bild vorhanden bist. Wenn du nirgendwo mit Bild auftauchst, kannst du ja so viel getaggt werden, wie du willst. Oder das nützt dir ja nichts, weil du ja keine Verbindungen und Relationen zu den Daten hast, oder? Aha. Nur darfst du dann ja nicht mehr aus dem Haus gehen. Richtig, weil genau. Jeder Massenveranstaltung wirst du ja abgelichtet und ins Internet gestellt und da steht überall bei den dass man fotografiert werden kann und das ins Internet gestellt werden kann. Muss und nicht, aber kann. Deutschland ist es, glaube ich, verboten, Vermummungsverbot, oder? Ja, und der Urlaub in England, den kannst du auch gleich streichen, weil da bist du Filmstar. Genau, rundherum. Ja, aber wenn ich jetzt eine Burka anziehe, würde doch bestimmt keiner was sagen, oder? Oh, das ich fällt, weiß nicht. Das fällt an der Stimme, denke ich mal, auf. Ach, verdammt. Obwohl. Ja. Man darf ja wegen seines Geschlechts nicht diskriminiert werden. Also was die Frauen dürfen, dürfen die Männer auch. Also müsste eigentlich okay sein. Es sei denn, du gerätst natürlich an den Fundamentalisten in der Beziehung. Ja. Hm. Heißes Thema. Da macht man keine Scherze drüber, das ist richtig. Besonders in der jetzigen Jahreszeit, wo es langsam wieder heiß wird. Ich meine, es wird ja alles mehr und mehr überwacht und man kann jetzt durch diese Überwachung auch so wunderbare Statistiken machen, wie ist der Intelligenzquotient eines IE6-Users? Und du meinst, das ist wirklich real oder hat da jemand ein bisschen gefaked? Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefaked hast. Es wird garantiert so ein bisschen, aber im Prinzip ist das so einfach, dass du noch nicht mal irgendwie durch eine Fragestellung oder sonst noch was Einfluss nehmen kannst. Wenn du da einfach nur einen Test reinstellst und hinterher den Browser auswertest, kannst du da nicht groß was faken, oder? Eine Statistik mit im Prinzip einem Stichpunkt und einem Test hinten dran, kannst du eigentlich nur dir gleich so ausdenken. Wenn du da irgendwas manipulieren willst, dann kannst du gleich sagen, ich habe einen Test gemacht und das ist das Ergebnis. Ohne Test. Also die werten den Browser aus, wenn es IE6 ist, bekommen sie die Frage, was ist der Finder? Da sie es nicht beantworten können. Ja. Der Finder. Na, und wenn dann der Mac-User kommt, die kriegen dann die Frage, was ist der Finder? Und sie wissen es das natürlich. Und dann ist natürlich die Sache klar, oder? Was ist die serielle Zeigereinheit? Weiß jemand von euch, was eine serielle Zeigereinheit ist? Der Mauszeiger? 100 Punkte. IBM-Deutsch. Oh, serielle wie viel? Serielle Zeigereinheit. OS2 lässt grüßen. Ja. Aber das wusstest du jetzt nur, weil du das auch schon mal im OS2-Handbuch gelesen hast, weil ich habe es auch aus dem OS2-Handbuch und ich habe mich damals gekringelt vor Lachen, habe gedacht, bin dann zu meinem Kollegen rübergegangen, habe gesagt, guck mal, die haben den Praktikanten übersetzen lassen und der hat einen Scherz gemacht und der hat mich nur dumm angeguckt. Ich war bei IBM, das ist offizielles IBM-Deutsch. Aber das spielt also so keine Rolle eigentlich, weil wenn du jetzt dann ja in Echtzeit demnächst dann in dieser schönen Schweiz überwacht wirst, kannst du ja dann gar nichts mehr sagen, weil wenn du im Internet dann in Echtzeit irgendwas eintippst und was uchst nach dieser seriellen Zeigeeinheit, wirst du ja sofort überwacht. Stopp noch mal ganz kurz zu den Browser-IQs. Ja. Wollte ich nur noch zu ergänzen, das habe ich vorhin mitbekommen, das ist ein Fake gewesen. Also der stellvertretende Chefredakteur von der CT hatte dann einen Link zur BBC veröffentlicht und die BBC hatte versucht, die Firma irgendwie herauszubringen, aber die haben sich richtig viel Mühe gegeben. Ich meine, es ging durch alle Medien durch, aber da sieht man auch, wie man unser Mediensystem wirklich auf die Schippe nehmen kann. Ja, ich habe doch gesagt, wenn manipuliert, dann kannst du es dir gleich ausdenken. Genau. Brauchst du gar keinen Test machen. Aber es ist insofern eine coole Aktion, weil keiner will bei dem Deppclub mitmachen. Von daher hätten dann eigentlich alle, die es gelesen haben, ich muss meinen Browser updaten. Das wäre doch mal irgendwie was Sinnvolles gewesen. Marketingaktion von Microsoft, okay. Ja. Ja, wobei Microsoft hat das ja viel offensichtlicher gemacht. Die haben ja auch irgendwie, würden sie ein 10 Jahre altes irgendwas noch benutzen und jetzt auf den neuen Internet Explorer umsteigen. Ja, ich meine, Microsoft müsste da eigentlich mal sehr viel mehr Dampf dahinter machen, ne? Ja, wobei bei XP lohnt sich's ja nicht mehr, bei Vista und 7 ist es ja, glaube ich, nicht mehr der Fall. Ich weiß nicht, was da Standard ist. 7? IE7? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls bei XP braucht man jetzt eigentlich auch nicht mehr mit anfangen, weil nächstes Jahr läuft der Support aus. Wie viele Leute gibt es noch, die mit 2000 oder 98 unterwegs sind? Oh, mit 98? Ja. Gibt es solche wirklich noch? Also in Schwellenländern denke ich mal viele, oder? Weil da ist ja die Hardware teuer und so und die Ressourcenbedarf ist da nicht so hoch, ne? Ihr kennt niemanden, der sagt, ach, eigentlich der Pentium 3 für das, was ich mache und ich bin nicht so viel im Internet, von daher, ich gehe da noch per Modem rein, analog. Kenne ich noch einige, ja. Ja. Nee, analog überhaupt nicht mehr, nee. Ich kenne keinen solchen. Die Zeiten sind vorbei. Das Problem ist, du gehst auf eine Webseite drauf und die schaufelt dir erstmal 1 Megabyte Daten dann auch über die Leitung rüber. Das macht ja keinen Spaß mehr mit dem Modem. Ja, vor allen Dingen, wenn du dann so jemanden gehst und der dann sagt, ja, eigentlich, ich brauche nicht mehr, aber ich bin jetzt umgezogen und kannst du machen, dass mein Modem wieder funktioniert? Ich hab's hingekriegt. Hui. Es läuft wieder. Connect String? ATZ und so. ATDT. Und dann so eine schöne Telekom-Steckdose mit 3 Eingängen und Telefon und Modem gleichzeitig. Ja, was musste man da jetzt nochmal abisolieren? Ja. War spaßig. Was hat er dann für eine Telefonrechnung? Bestimmt wäre er mit einer Kabelanschluss oder sowas günstiger geworden, oder? Wenn du einmal im Monat im Internet drin bist und mal kurz schnell E-Mails abrufst, okay, ist das nicht viel. Gut, das ist natürlich schon günstiger, dann ein Smartphone eigentlich zu verwenden. Na ja, gut, der kostet, naja, ich sag nix. Preislich nicht? Ja, kommt aufs Ähnliche, ja, stimmt. Ich meine, was dürfte eine analoge Minute Internet kosten? 0, wie viel Cent? Ja, stimmt. Dann bist du da eine Stunde drin und zahlst deine 10 Cent und dann kommst du mit deinem, ja, mach doch hier, ist viel schneller, kostet nur 25 Euro im Monat. Stimmt, ja. Also Postkarte kostet ja auch nur 1 Mark, oder? Also 1 Euro. Keine Ahnung, ich habe länger keine mehr versendet. Ich weiß nur, Brief in der Schweiz ist immer noch 1 Franken. Noch A-Post. Schon, ja. A-Post, ja. Ich habe es letztens gebracht, da hat mich doch jemand angeschrieben, ja, Entschuldigung, dass ich mich jetzt erst melde, wir hatten eine Mail-Umstellung und wir machen jetzt alles Geschäftliche über Google Mail und ich wollte mal fragen, ist das nicht irgendwie problematisch, wenn da mal was nicht funktioniert? Schreibe ich dann Mr. Google? Und da habe ich dann nur gesagt, ach, Bereitstellung sehe ich da sehr unkritisch, aber Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt. Zum Schluss habe ich dann geschrieben, also Google stellt eine kostenlose Wohnung zur Verfügung, es sind halt nur ein paar Kameras drin. Scheint den Leuten ja nichts auszumachen. Und derjenige kann ja da mal ein Pseudonym verwenden. Mal gucken, was passiert. Solange es noch Gesichtserkennung ist und keine anderen Körpermerkmale. Aber, das war ja bei, wie war das mit Google Plus, war es doch, da hat doch jener ein Pseudonym verwendet und der wurde ja dann nicht nur von Google Plus gelöscht, sondern so einen kompletten Google-Account und damit hatte er seine ganze E-Mail und seine ganzen Kalendereinträge alles für die letzten 10 Jahre verloren und Google einfach gesagt, was soll's? Ja, ist der vom iPhone Jailbreak-Team da. Also das ist doch schon krass, oder? Ja, das ist wirklich Katastrophe an der Stelle. Und ich, was man auch nicht vergessen darf, bei so einem System passieren zwangsläufig Fehler. Das heißt, auch selbst wenn du eine Fehlerquote von 1% oder 2% hast, wo sowas passiert, das ist ja bei den Benutzerzahlen auch schon relativ viel. Nur es ist halt in jedem Fall ärgerlich. Und ich habe meinen Mail-Server hier zu Hause stehen. Da weiß ich, bei wem ich mich beschweren muss, wenn da was in die Wicken geht. Sicher. Ja. Aber wie ja. Bist du dann dein eigener E-Mail-Provider, oder? Im Prinzip schon, ja. Und du bist ja in Deutschland, oder? Ja, wie sieht deine kleine schwarze Box aus? Du meinst... Der Nachfolger von Herrn Schäuble, die war das jetzt... Die Vorratsdatenspeicherung? Ja, ja, ja. Wie machst du das eigentlich? Erzähl mal. Erstmal hast du ja glücklicherweise... Ach, das macht mein Provider für mich, der speichert doch die IP-Adresse. Ja, weil es ist ja so, du musst ja Abhörmaßnahmen für diverse staatliche Stellen zur Verfügung stellen, aber so, dass sie es untereinander nicht merken und derjenige, den es betrifft, erst recht nicht. Ich finde das sehr geil. Aber ich glaube, das hast du erst ab einer gewissen Benutzerzahl. Das ja, du hast ja einen Benutzer, oder? Ja, aber ich meine erst ab 10.000 oder sowas in dem Dreh rum. Meine Aha. ich mich so zu erinnern, aber da bin nein. ich jetzt nicht. Nein, nein, nein, nein, da macht ja jeder Terrorist seinen eigenen Mail-Server auf und nein, nein. So kann geht man doch das so nicht. No? Ich meine, die Terroristen, die haben garantiert noch IE6. Aber so dumm sind die gar nicht. Hab ich auch schon mal gehört. Ja, und das mit den JavaScript-Metrics habt ihr auch mitgekriegt. Da ist also eine neue Methode aufgefallen, irgendwelchen Researchern, die also auch mal Hulu und so weiter zum Einsatz gekommen ist, dass sie, auch wenn du sämtliche Cookies blockiert hast und gelöscht hast, hatten die da so tricky Java-Code drin, dass dann die Firmen gesagt haben, ha, du hast unseren Cookie gelöscht und wir legen ihn wieder an. Na super. Richtig schön, ne? Also die haben da inzwischen so hochgerüstet, dass es anscheinend überhaupt nichts bringt, dass du also dein NoScript hast, deine Cookies löscht und so weiter. Sie kriegen dich trotzdem. Also es ist, du musst mal, spaßeshalber, also ich bin mit diesem NoScript oder sowas, bin ich eigentlich nett unterwegs, aber ich habe vor kurzem durch einen Test mal, Bernie bringt ja immer auf tolle Ideen, habe ich mal mein Chromium-Browser mal etwas missbraucht und habe wirklich alle Sachen, die er quasi anbietet, deaktiviert. Also wirklich alles, was geht, von Skripte und so. Und dann wollte ich mich mal in Twitter anmelden. Das ging nicht. Ich konnte mich nicht in Twitter anmelden. Er hat jedes Mal gesagt, das Passwort sei falsch. Und ich habe es richtig angetippt. Und das ist doch irgendwie schon sehr komisch, oder? Ja, also das Derbste, was mir letztens passiert ist, bei ein, zwei Seiten war es so, ich habe auf dem gesamten Rechner habe ich Facebook.com und solche Geschichten alle gesperrt. Und bei Adobe TV, der sagt dann, ja, Moment, leere Seite, ich probiere gerade noch Facebook zu laden, Moment, wenn man ihn lang genug laufen lässt, kriegt man die Seite dann irgendwann. Aber es gibt andere Seiten, die sagen einfach, wenn ich jetzt hier mein Facebook-Badge nicht laden darf, dann mache ich gar nicht weiter. Ist doch cool, oder? Eben, das ist auch die Variante, wie du dann auch deinen HTML-Code aufbaust. Ich habe das vor kurzem gesehen, da war mal Flutter, war, glaube ich, für eine gewisse Zeit mal tot. Und dann ist es so, wenn natürlich du den Codeschnipsel von Flutter relativ weit oben hast, dann braucht die Seite ewig, bis sie mal zum Ende kommt. Und da ist es dann schon, denke ich mal, sinnvoll, solche Extended oder solche Drittanbieter-Plugins so weit wie möglich nach unten zu verfrachten, dass dann die Seite relativ schnell lädt. Das heißt also, wenn ich alles gesperrt habe, dann muss ich wahrscheinlich 15 Timeouts abwarten, aber wenn ich dann die Seite irgendwie einen Tag lang laufen lasse, dann kommt sie dann doch irgendwann. Ja, denk schon, ja. Weil, also, es ist schon irgendwie sehr annoying, ne? Gefährlich wird's, wenn du dann mit deiner E-Banking-Seite dich kontaktierst und da dann plötzlich das Facebook-Plugin, nee, also nicht. Ja. Gefährlich. Also, gewisse Leute sollten es noch ohne machen, ne? Wie war das mit dem Google Plus-Plugin, das ich ausgetestet habe? Das direkt die Meldungen auf Facebook und Twitter brachte. Hast du mich angeschrieben? Ja, also nach dem Motto, weil das einfach direkt deinen kompletten, deine History von deinem Browser mitliest. Genau. Also ist ja schön, also wenn dir das nichts ausmacht, also ich wäre da vorsichtig. Wie gesagt, es ist auf dem Testrechner, im Testaccount. Sowas probiere ich nicht auf dem Hauptrechner aus. Aber andere tun das und dann verwenden sie dann E-Banking und stellen dann fest, dass auf der rechten Seite, wo ihr haben oder es soll, steht dann ein I like it steht oder so. Plus eins nie. Oder irgendein Webentwickler dann der Meinung war, ja, wir haben in der URL dann noch das Passwort und so weiter drin und da hat man dann Bookmark gemacht und stellt das dann ins Internet. Bye.